Schlag mir nicht in die Schnauze rein, denn bitte bist du ein Megaschreier. Mach halt mit dir, was sie wollen. Du musst die Nase an der Kuh holen. Du musst die Nase an der Teuer.